WDR 5. Neugier genügt. Ein kalter Wind weht über das Wiesengelände, pfeift durch das halb abgedeckte Dach eines gelbroten Lehmziegelhauses. Es ist gerade ziemlich ungemütlich hier draußen an der Hauptstraße von Felce-Dobsa, einem Dorf in Ungarns Nordosten. Doch die Leute im Hof der Kossuth-Uta 76 scheint das nicht zu bekümmern. Drei Mädchen und ein Junge hocken am Boden, daneben stehen zwei ältere Frauen. Mit kleinen Hämmern klopfen und schaben sie Zementreste von alten Ziegelsteinen, legen sie anschließend in zwei bereitstehende Schubkarren. Immer schön vorsichtig mahnt eine der beiden älteren Frauen die ausgelassenen Jugendlichen. Erzsi Molnár trägt einen Trainingsanzug, braun wie ihr faltiges Gesicht. Auch ihre Kinder haben nur dünne Hosen und T-Shirts an, trotz des eisigen Windes. Nur eine Frau in der Runde trägt ein dickes warmes Flanellhemd, eine feste Outdoorhose und Handschuhe. Ihre blonden Haare wehen im Wind. Wir bereiten die Backsteine vor für den Schornstein. Der muss möglichst schnell wieder aufgebaut werden. Und deswegen muss das schnell gemacht werden. Das macht Wilfried, der Maurer. Wir sind nur Hilfsarbeiter. Ulla Redeker kommt aus Schleswig-Holstein. Wilfried Fistelmann, der Maurer, aus Ostwestfalen. Zusammen mit 5 anderen Deutschen sind sie in dem 1000-Einwohner-Dorf Felce-Dobsa, um der Familie Molnár bei der Reparatur ihres Hauses zu helfen. Organisiert hat das Unternehmen Dietrich von Bodelschwing aus dem westfälischen Bünde. Der 76-Jährige versucht gerade, sich einen Überblick zu verschaffen über die Baustelle. Denn heute ist der erste Arbeitstag. Wie gesagt, das sind jetzt unsere Leute hier, die beiden, ne? Das sind zu unsere Leute. Gero und oben ist noch ein Zimmermann und der Maurer ist gerade weggefahren mit dem anderen, die kaufen jetzt, holen jetzt Kies. Die machen jetzt also folgendes, sie machen eine neue Wand, davor setzen sie und müssen dafür aber erstmal ein Fundament bauen. Also der Maurer ist eben wirklich ganz wichtig, dass er wirklich hier, und der muss 2 neue Schornsteine bauen, die sind beide zusammengebrochen. In nur 8 Tagen, so haben es sich die deutschen Handwerker und ihre Helfer vorgenommen, soll das baufällige Lehmhaus der Molnárs instand gesetzt werden. Das heißt, Dach und Dachstuhl müssen repariert, 2 Schornsteine neu gemauert und eine Außenwand stabilisiert werden. All das in enger Zusammenarbeit mit den Bewohnern des Hauses. Sie gehören zu der ungarischen Minderheit der Roma. Wir sind eine sehr große Familie, sagt Erzsi Molnár und legt vorsichtig einen sauber abgeklopften Ziegelstein in die Schubkarre. Ich habe 18 Enkel und 5 Kinder, 3 Jungs und 2 Mädchen. 9 Personen der Familie wohnen in den 2 Zimmern des alten Lehmhauses. Fließendes Wasser gibt es hier nicht. Ein einfaches Plumpsklo steht im Garten. Die Rückseite des Hauses ist mit einer schiefen, unverputzten Wand provisorisch verschlossen. Vor 5 Jahren wurde das fast 90 Jahre alte Gebäude schwer beschädigt. Von 2 kurz aufeinanderfolgenden Hochwassern aus dem nahegelegenen Hernadfluss. Ein Teil des Hauses ist damals zusammengebrochen, sagt Großmutter Erzsi. Das Badezimmer war weg und danach kam das Wasser auch noch in die Küche bis zum Esstisch. Viele Häuser in Flussnähe wurden damals schwer beschädigt, etliche danach nur notdürftig geflickt. Denn die Bewohner waren nicht versichert, arm und nicht in der Lage, ihre Häuser wieder herzurichten. Lediglich 2 Säcke Zement und ein wenig Sand bekam die Familie Molnár damals von der Gemeinde. Aus zusammengesuchten Steinen bauten sie eine notdürftige Rückwand für das teilweise zerstörte Haus. Das war's. Auf der Baustelle ist jetzt viel Bewegung. Sichtlich stolz tragen 2 Roma-Jungs schwere Holzbalken für den Dachstuhl heran, schichten sie auf einen Stapel. Auf dem Dachboden schaut sich ein Deutscher in Zimmermannskluft die morschen Sparren an. Im Garten steht ein Nachbar der Familie Molnár in blauer Arbeitskleidung. Scheint noch unschlüssig, wo er mit anpacken kann. Er ist kein Roma. Zwischen dem alkoholisierten Nachbarn, den zahlreichen Bauschutthaufen und den schwarz-silbernen Werkzeugkoffern der deutschen Handwerker wuseln neugierige Kinder, die noch kleinere Kinder auf der Hüfte umherschleppen. Auf der Straße vor dem Haus hält jetzt ein weißer Bulli. Hinten dran ein kleiner Hänger voller Kies. Maurer Wilfried Fistelmann hat ihn besorgt, zusammen mit dem pensionierten Sozialpädagogen Götz Salisch. Und mit Tibor Joni, einem Soziologiestudenten und Roma-Aktivisten aus Budapest. Wir waren jetzt bei dem Bürgermeister, in dem Bürgermeisteramt. Dort haben wir die Kiese bekommen. Und jetzt gehen wir zurück für den Sand. Jetzt brauchen wir. Du bist aber jetzt noch nicht einkaufen gewesen. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Jetzt noch der Sand und dann. Wir müssen jetzt schnell abladen hier. Abladen, aber ruckzucki. Der 26-jährige Tibor hat Germanistik studiert und dient hier auf der Baustelle als Dolmetscher. Denn keiner der Deutschen spricht Ungarisch. Mit anpacken muss der junge Roma-Aktivist natürlich auch. Nix zulassen. Ja, da fällt doch der ganze Sand hin. Es muss schnell gehen mit dem Kies. Maurermeister Fistelmann steht auf dem Hänger, schaufelt und gibt knappe Hinweise an Tibi und Viktor. Die beiden Jungs kommen mit Schubkarren angestürmt, als könnten sie die neue Arbeit kaum erwarten. Vor allem der 14-jährige Tibi zeigt vollen Einsatz. Oh, der nicht so voll, der soll er kann ja nicht machen, ist die Steffi. Nee, lieber einmal mehr fahren. Götz Salisch schaufelt zwei Schippen Kies aus der Schubkarre zurück. Dann braust Tibi los. Mitten durch das Matschloch vor dem schiefen Gartentor. Knapp vorbei an dem kleinen Busch mit weißen Rosen, der etwas verloren wirkt auf dem Gelände. Bis zur Rückseite des Hauses, wo heute das Fundament für eine neue Außenwand gebaut werden soll. Mit besorgtem Blick schaut der pensionierte Pfarrer Dietrich von Bodelschwing in den dunklen, wolkenverhangenen Himmel. Wird es heute noch regnen? Dann schaut er hinüber zu den Leuten auf dem lehmigen Dachboden. Staub wirbelt durch die morschen Balken. Mach doch nicht so einen Wind da oben! Mach nicht so einen Wind! Im Herbst 2012 kam Dietrich von Bodelschwing auf Wunsch einer ungarischen Roma-Organisation zum ersten Mal nach Felcidopsa. Die Idee war, vom Verfall bedrohte alte Lehmhäuser, in denen viele Roma leben, zu retten. Und damit die Familien vor einer Abwanderung auch nach Deutschland abzuhalten. Dem Westfalen gefiel diese Idee nicht zuletzt, weil der Bau von Lehmhäusern für Bedürftige schon eine Tradition hat bei den Bodelschwings. Und zwar mit dem Hintergrund der Heimstätte Dünne. Eine 100 Jahre alte Organisation, die sich eigentlich auf Lehmbau in Selbsthilfe und Gemeinschaftsarbeit konzentriert hat und immer dies als soziale Aufgabe verstanden hat, also armen Menschen eine Existenzgrundlage zu verschaffen. In der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg baute die Heimstätte Dünne in Deutschland gemeinsam mit obdachlosen und bedürftigen Familien einfache Lehmhäuser. Mit einer simplen Technik, die ein Vorfahr von Dietrich von Bodelschwing als Missionar in Afrika erlernt hatte. Heute setzt der Verein diese Selbstbauweise unter anderem für umgesiedelte Tschernobyl-Opfer in Weißrussland ein und in Palästinensergebieten. Mit Arbeit im schwierigen politischen und sozialen Umfeld kennt Dietrich von Bodelschwing sich aus. Auch hier in Ungarn ist beim Helfen Fingerspitzengefühl gefragt. Denn das Verhältnis zwischen Roma und Nicht-Roma ist von Ablehnung geprägt, mancherorts sogar von Hass. Dem Wunsch der ungarischen Roma-Organisation Fralipe, neue Lehmhäuser zu bauen, sind wir nicht gefolgt, sagt von Bodelschwing. Wir bauen keine Häuser. Wir bauen keine Häuser. Wir bauen auch nicht nur für Roma, sondern als wir dort hinkamen, war der Wunsch der Organisation Fralipe, den Roma-Leuten zu helfen, einseitig eigentlich zu helfen. So hatten wir den Eindruck und wir waren der Meinung, das hilft nicht dem Dorf und das schafft nur neuere Schwierigkeiten. Hilfe von außen ist in Felcidopsa nur sinnvoll, wenn sie von der Mehrheit des 1.000-Einwohner-Dorfes auch akzeptiert wird, sagt von Bodelschwing. Nach einer Pilotphase, bei der zunächst nur zwei vom Einsturz bedrohte Häuser repariert wurden, baten die deutschen Helfer den Bürgermeister um eine Bürgerversammlung. Dann gründete sich eine Kommission aus den Vertretern der Gemeindeverwaltung, Roma und Nicht-Roma. Diese stellte eine Liste der Häuser zusammen, die repariert werden sollen und können. 5 Häuser wurden in den ersten 2 Jahren instand gesetzt. Eines davon von einer Nicht-Roma-Familie. Das entspricht zwar nicht den Anteil in der Bevölkerung, denn die Roma sind in der Minderheit, stellen etwa ein Drittel. Es entspricht aber den sozialen Verhältnissen. Die überwiegende Mehrheit der extrem Armen sind Roma. Ja, also es gibt eben in diesem Dorf etliche Häuser, die praktisch vom Zusammenbruch bedroht sind. Im Wesentlichen sind es die Dachstühle, das heißt genau genommen die Dächer, völlig regendurchlässig. Die haben sie oft mit Plastiktüten verklebt, anstelle der fehlenden Dachpfannen. Aber es regnet eben trotzdem ständig durch. Und eigentlich muss man damit rechnen, dass beim nächsten Winter das ganze Haus zusammenbricht. Das ist vermutlich öfters geschehen. Es ist 19 Uhr. In einer halboffenen Halle, sie gehört zu einem Schullandheim, in dem die Helfer aus Deutschland untergebracht sind, ist ein langer Tisch gedeckt. Wurst, Käse, Brot, Paprika, Tomaten, Gurken, Tee und Dosenbier für die Stärkung nach einem langen Arbeitstag. 11 Stunden lang haben Roma und Deutsche zusammen geschafft, an diesem ersten Bautag in Feldschedobsa. War gut, ne? Jo. War jetzt so viel Betrieb und Leuten da, ne? Es wurden immer mehr. Und immer lockerer, ja. Immer fröhlicher. Ja. Haben alle mit angefangen. Das ist immer so am Anfang ganz scheu. Alle mit angefangen. Und dann ging die Post ab. Alle sind zufrieden fürs Erste. Die Stimmung ist gut. Die Verständigung funktioniert auch irgendwie. Jürgen Pfaff, ein pensionierter Biolehrer aus Berlin, war schon bei einem der ersten Bauprojekte in Feldschedobsa. Zum Schluss gab es ein kleines Fest bei der Roma-Familie, erzählt er. Dann haben sie gesagt, ach, kommt doch mit zu uns rein. Und dann, zum Nachbarn? Ja, dann haben wir da gegessen, ganz bescheiden, also so Toastbrot mit einer Scheibe Käse und einem Klecks Ketchup. Und dann hat der eine Gitarre geholt, dann haben wir ein bisschen Gitarre gespielt und dann haben wir getanzt, wie die Verrückten. Bei den Baueinsätzen der Heimstätte Dünne, die auch schon in Weißrussland und Palästina stattgefunden haben, kommen Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet wären. Das ist es, was Jürgen Pfaff und die anderen zum unentgeltlichen Mitmachen bewegt. Kultureller Austausch auf Alltagsebene sozusagen. Sprachbarrieren spielen da kaum eine Rolle. Auch hier nicht im ungarischen Nordosten. Naja, ein Hammer, das verstehe ich. Ich brauche einen Hammer oder eine Säge. Oder, das kann man ja dann zeigen mit Mimik und Gestik. Und das versteht man dann auch. Oder man kann ganz viel Spökes mit denen machen. Ja. Also sich necken gegenseitig. Und das ist international. Hinzu kommt in Feldschedobsa, das Dorf liegt zwar mitten in Europa, aber auf den Baustellen öffnet sich dennoch ein unbekannter Kosmos. Die für Außenstehende sonst unzugängliche Lebenswelt der Roma. Die meisten Deutschen kennen sie nur aus alten Erzählungen, auch der 65-jährige Biolehrer Pfaff. Also ich hatte ja auch Vorurteile wie viele von meinen Eltern her, die haben nicht so sehr gut gesprochen über Zigeuner. Und ich bin wirklich total überrascht, wie differenziert man das aussehen kann. Da werden sicherlich auch Vorurteile bestätigt, aber es gibt auch ganz viele andere Beispiele. Im späten 18. Jahrhundert begründete die österreichische Kaiserin Maria Theresia erstmalig eine sogenannte Zigeunerpolitik zum Umgang mit den bereits seit Jahrhunderten anwesenden Roma-Volksgruppen, die aus Angst vor ihrer Verfolgung und Versklavung ständig umherzogen. Die Habsburgerin verbot ihre Sprache, die Heirat untereinander, gab die Kinder zur Adoption und Umerziehung frei und zwang die Roma zur Sesshaftigkeit, auch in Ungarn. Sie sollten als eigenständige Volksgruppe ausgelöscht und assimiliert werden. Das Vorhaben misslang. Zwar gaben die ungarischen Roma ihr unfreiwilliges Nomadentum auf, doch bis heute sind die Roma auch in Ungarn überwiegend homogene gesellschaftliche Randgruppen, die vor allem eines prägt: Arbeitslosigkeit, Bildungsarmut, Verelendung und Ablehnung durch die Mehrheitsgesellschaft. Viele Anhänger der immer stärkeren rechtsextremen Jobbik-Partei würden die Zigeuner heute am liebsten aus Ungarn verjagen. Auch der rechtskonservative Regierungschef Viktor Orban nutzt die nicht nur in Ungarn verbreiteten Ressentiments gegen Roma, wenn es ihm politisch gelegen erscheint. Zum Beispiel jetzt in der sogenannten Flüchtlingskrise, sagt Tibor, der Dolmetscher und Roma-Aktivist. Was mich jetzt wirklich erschrocken hat, war, dass Orban Viktor gesagt hat, dass eigentlich die Romas hätten auch genauso verteilt werden können in Europa, wie die Flüchtlinge verteilt werden sollten. Und das hat mich wirklich erschrocken und das zeigte mir, dass wir Roma wirklich nicht gleich sind oder wirklich nur Second-Class-Citizens sind. Tibor Joni bekennt sich ganz bewusst als Angehöriger der stigmatisierten Roma-Minderheit, obwohl er zu einer kleinen Elite der Roma gehört. Sein Vater machte Karriere in der ungarischen Armee und konnte ihm und seiner Schwester eine gute Schulausbildung und ein Studium bieten. Jetzt engagiert sich Tibor als Aktivist des Studentenverbandes Roma Versitas. Der setzt sich für eine Wiederbelebung der kulturellen Identität und eine Steigerung des Selbstwertgefühls, der Eigeninitiative und der gesellschaftlichen Integration der Roma ein. Dieses Ziel verfolgt auch das deutsch-ungarische Selbsthilfeprojekt, für das Tibor arbeitet. Nun muss er regelmäßig Kontakt zum Bürgermeister von Felce Dobsa pflegen, einem Mann aus Orbáns Fidesz-Partei. Am Anfang war das viel schwieriger, aber jetzt nicht mehr, weil wir kennen uns schon viel besser. Es gibt Fälle, wenn ich mit ihm gar nicht einverstanden bin. Und dann darf ich natürlich meine Gefühle nicht zeigen. Das ist manchmal schwierig, aber also er diskriminiert mich nicht. Der Bürgermeister von Felce Dobsa unterstützt die Selbsthilfebauprojekte mit Baumaterialien oder Maschinen aus seinem Bauunternehmen. Obwohl er sich wundert, wie er sagt, dass die Deutschen gerade in sein Dorf gekommen sind. Denn hier ginge es auch den armen Leuten viel besser als anderswo. Hey Ma, guck mal, ob das gut ist. Das hat ein bisschen gewackelt. Das mache ich dann noch ein. Götz Salisch versucht, mit dem Smartphone ein gutes Foto hinzubekommen von Maurer Wilfried Fistelmann und Zimmermann Christoph Freier. Arm in Arm stehen die beiden Handwerker hinter dem alten Lehmhaus, das nun eine ansehnliche, mit Holz verschalte Rückwand hat und ein neu gedecktes Dach. Vor 5 Minuten haben sie den letzten Ziegel gelegt. In nur 8 Tagen alle Arbeiten abgeschlossen, just in time. Die beiden Profis sind zufrieden, auch mit ihren deutschen und ungarischen Helfern, sagt Christoph. Für Laien haben sie sich gut angestellt. Durch die passende Anleitung, ja. War in Ordnung. Maurermeister Wilfried hat sich alle Mühe gegeben, den Roma-Jungs beizubiegen, wie man den Beton ordentlich anmischt. Ja, die wollen ja jetzt noch da den einen Raum da nach unten noch ein bisschen mit Beton befestigen, ne? Innen drin. Das wollen sie aber selbst machen. Dafür haben wir den Zement hier jetzt gelassen. Ulla, die ehemalige Sozialarbeiterin, hat auch Interessantes dazugelernt, wie sie sagt. Die ganz unterschiedliche Art zu denken und zu handeln von Deutschen und Roma. Anders, wir sind ja so korrekt und so schnell und so, ne? Aber hier macht man das ja anders. Man bekommt das gezeigt, macht es einmal richtig und danach ist es wieder anders. Also mehr so Waldorf-Richtung. Der 14-jährige Tibi hat gemerkt, dass ihm die Deutschen etwas zutrauen. Ich durfte mit allen Werkzeugen arbeiten, sagt er stolz. Fudo, Flex, Kalapach, Motorführis. Mit dem Akkuschrauber, mit der Flex, mit dem Hammer und sogar mit der Motorsäge. 2 Jahre muss Tibi noch zur Schule gehen. Was er danach werden möchte, steht für ihn jetzt schon fest. Kamiwisch. Ich möchte Maurer werden. Maurer, so wie sein Urgroßvater, der damals auch ihr Lehmhaus gebaut hat in den 1930er Jahren. Viele Roma in Ungarn waren damals Handwerker. Und nicht wie heute Sozialhilfeempfänger, die in staatlichen Arbeitsprogrammen zum Müllsammeln und Straßenfegen verpflichtet werden. Ob seine fleißige Mitarbeit bei dem deutsch-ungarischen Selbsthilfeprojekt Tibis Chancen verbessern kann, muss sich noch zeigen. 4 Jahre will die Heimstätte Dünne in Ungarn noch bleiben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.